Ein ruhiges, festes und selbstbewusstes Auftreten wirkt immer auf solche Leute, wie die Jute es waren. Ich ließ meinen Henry-Stutzen erst sinken, als der letzte von ihnen gefesselt war. Keiner hatte sich gewehrt. Sie wurden während der Nacht gut bewacht. Old Shorehand war frei. Da es immer vorteilhafter ist, feindlich gesinnte Menschen vor und nicht hinter sich zu haben, so hatten wir die Judäs am Morgen vor uns abziehen lassen. Ihr Häuptling, Schwarzer Hund, versicherte uns noch seiner ewigen Feindschaft, ehe er uns verließ. Als wir dann um die Mittagszeit ebenfalls aufbrachen, hatten wir ihren Vorsprung bald aufgeholt und stellten fest, dass sie die gleiche Richtung verfolgten, die auch wir einschlagen mussten. Das war keine erfreuliche Feststellung. Wahrscheinlich würden sie die nächste Gelegenheit ergreifen, ihre Fährte unsichtbar zu machen. In der folgenden Nacht gab es ein Gewitter, das bis zum Morgen dauerte und die Spuren der Jutes fortwischte. Während der nächsten zwei Tage war Old Shorehand recht schweigsam und hielt sich offensichtlich von mir fern. Anscheinend konnte er sich noch immer nicht dazu entschließen, sich mir anzuvertrauen. Nun, ich hatte Zeit zu warten. Endlich kamen wir an den riesigen, hellgrünen See, der in der Jute-Sprache Pa-Savare heißt. Das jenseitige Ufer konnten wir nicht sehen, dazu war der See zu groß. Ringsum war er von dichtem Wald umgeben, und an seinem nördlichen Ufer zog sich eine breite Halbinsel in den See hinaus. Winnetou riet davon ab, ein Feuer für die Nacht anzuzünden, und er hatte wieder einmal recht. Meine Brüder werden sich jetzt davon überzeugen können, dass es besser war, noch abzuwarten. Dort drüben, auf der Halbinsel, sind Menschen. Sie haben ein Feuer gemacht, weil sie sich dort sicher fühlen. Winnetou sagt es. Aber diese Menschen können von ihrem Lager aus nicht das zweite Feuer dort weit hinten sehen. Häuptling Siebenbären kann sich auf sein Auge verlassen. Dieses zweite Feuer ist kaum zu entdecken. Na, ich muss mir wohl wirklich bald eine Brille kaufen. Ich sehe nur ein einziges Feuer. Und du, Dicker? Egal, ob eins oder zwei oder ein Dutzend. Jedenfalls gibt es für uns keins und also auch kein warmes Abendbrot. Du brauchst überhaupt nicht schon wieder zu essen. Du bist dick genug. Nur kein Neid, Langer. Wer hat, der hat. Hätte mein Freund Winnetou etwas gegen ein Bad nach dem Essen anzuwenden? Durchaus nicht, Shorehand. Ich denke, wir werden alle diese gute Gelegenheit benutzen. Danach wird der Apache untersuchen, wer die Leute an den beiden Feuern sind. Ich begleite dich, Winnetou. Gern, Charlie. Doch fürchte ich, dass dich deine Wunde noch behindern wird. Nein, bestimmt nicht. Sonst gehe ich gern mit, Häuptling. Es wäre Winnetou lieber, Old Shorehand bleibt hier. In Ordnung. Und wen, meint ihr, sahen wir dann an dem ersten Feuer? Old Webble mit den Tramps. Der Alte sah erschreckend aus. Den gebrochenen Arm trug er in einer Binde aus einem Fellstück und schien sich vor Schwäche kaum aufrecht halten zu können. Vor ihm lag, zu einem hilflosen Bündel zusammengeschnürt, sein Todfeind, der General. Wie sich später herausstellte, war Folgendes geschehen. Aus irgendeinem Grunde hatte sich der General von seinen weißen Spießgesellen getrennt und sich mit den Jute-Indianern zusammengetan. Anscheinend hatte er aber auch seine neuen Freunde betrügen wollen, denn er entfernte sich allein von ihrem Lager und geriet seinem Feind Old Webble in die Hände. Nun, du großer, berühmter General, jetzt ist es bald zu Ende mit dir. Jetzt hilft dir keiner mehr heraus. Ich warne dich, Gatter. Meine Leute werden mich an dir rächen. Wo sind sie denn? Warum sind sie nicht bei dir? Mir machst du nichts vor. Sie stecken jedenfalls oben beim Schaumfall. Und du gehst hier allein prospekten, um sie zu betrügen. Du bist allein und kein Mensch wird dir helfen. Du irrst dich, alter Schuf, du irrst... Nicht so viele Worte, du Großmaul. Lass mich reden. Erinnerst du dich an die Hiebe, die du damals in Helmershorn bekommen hast? Beinahe hättest du es geschafft, mich zu verraten. Damals haben wir uns gegenseitig zugeschworen. Todfeindschaft zwischen uns beiden. Jetzt bist du in meiner Hand. Und ich werde dafür sorgen, dass du niemand mehr betrügst. Doch das hat Zeit bis morgen. Zunächst mal holen wir die Prügel nach, die ich dir noch schuldig bin. Du Hund, wage es nicht, mich zu schlagen! Los, Freunde, an die Arbeit! Winnetou und ich krochen zurück. Es stand für uns fest, den General mussten wir haben. Aber erst wollten wir wissen, wer sich an dem zweiten Lagerfeuer weit hinten am See aufhielt. Winnetou brachte es bald in Erfahrung. Es waren die Jutes unter ihrem Häuptling Schwarzer Hund. Was wollten sie hier? Wir zogen uns vom Ufer zurück, tiefer in den Wald hinein und warteten. Plötzlich drang von der Halbinsel her ein markerschütterndes Geheul zu uns herüber. Ohne dass ein Schuss gefallen wäre, trat gleich darauf wieder tiefe Stille ein. Häuptling Schwarzer Hund hatte das Lager auf der Halbinsel überfallen, den sogenannten General befreit und den Tramps das Leben genommen. Sie kamen überhaupt nicht erst dazu, auch nur einen einzigen Schuss abzufeuern. Nur einer von ihnen blieb verschont, Old Webble. Für den hatte sich der General eine geradezu teuflische Rache ausgedacht. Die beiden Verbrecher standen sich an Unmenschlichkeit einander wirklich nicht nach. Erlasst es mir, Einzelheiten zu berichten. Nur das Notwendigste über die letzten Stunden des alten Cutter muss ich euch wohl erzählen.